Wir waren in Europas Norden, den Osten haben wir auch gesehen. Selbst in Amerika, da spielten wir und ließen im Freikorps Fahnen wehen. Auch in Finnland waren wir zu Besuch, heil euch Krieger und Petsku. Doch nirgends war es so schön wie in der Heimat. Die Heimat ruft, wir wollen zurück nach Germania, die Heimat ruft. Oh, den bring uns nach Haus, die Heimat ruft, wir wollen zurück nach Germania, die Heimat ruft. Oh, den bring uns nach Haus. Werden noch oft im Ausland spielen, um unseren Brüdern dort zu helfen. Doch unsere Herzen schlagen nur in Deutsch, das kann uns niemand verdenken. Denn ich sehne mich nach Holsteins Küsten und dem Bayerischen Wald. Hier bin ich geboren, hab meine Treue geschworen. Die Heimat ruft, wir wollen zurück nach Germania, die Heimat ruft. Oh, den bring uns nach Haus, die Heimat ruft. Wir wollen zurück nach Germania, die Heimat ruft. Oh, den bring uns nach Haus. Die Heimat ruft, wir wollen zurück nach Germania, die Heimat ruft. Oh, den bring uns nach Haus, die Heimat ruft, wir wollen zurück nach Germania, die Heimat ruft.